Es gab ja mal eine Zeit, die ist lange her, so die älteren Semester können sich noch ein bisschen dran erinnern, da gab es in der alten Bundesrepublik Deutschland keinen Kapitalismus. Wer das Wort Kapitalismus in den Mund genommen hat, das war ein Agent Ost-Berlins, der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit SED-Propaganda vergiften wollte, weil bei uns gab es keinen Kapitalismus, bei uns gab es die soziale Marktwirtschaft und es war was vollkommen anderes. Das war wirklich so. Bis in die 70er noch, ein Teil bis in die 80er Jahre hinein. Jetzt heute ist irgendwie schon lange irgendwie alles gegen Kapitalismus. Das ist eine Umfrage, jetzt ungefähr 2 Jahre alt. Pflichten Sie der Aussage zu, der Kapitalismus passe nicht mehr zu der Welt? Ja, 48% sehen das auch so. 34% sind unentschieden und nur ein knappes Fünftel sieht das nicht so. Ja Mensch, da kann man doch als alter Kapitalismuskritiker sagen, hurra, endlich haben Sie es kapiert. Es gibt doch einen Fortschritt in der Welt. Das Problem ist nur, dass das, was halt so unter dem Firmenschild Kapitalismuskritik läuft, im Wesentlichen eine höchst problematische Veranstaltung ist. Und das nur mal so ein Schlaglicht zum Anfang auf das kritische Bewusstsein der Bevölkerung hierzulande. Und das ist jetzt nicht aus der Erhard- oder Adenauer-Zeit, sondern das ist eine Untersuchung, eine kumulierte Stichprobe, die Uni Leipzig von 2002 bis 2012 gemacht hat. Er hat 4 Thesen vorgelegt und die konnte man dann bewerten nach dem üblichen Schema. Lehne vollkommen ab, stimme voll und ganz zu und so zwischendrin. Interessant ist da immer, ob eine These wirklich vollkommen abgelehnt wird. Weil wenn sie nur überwiegend abgelehnt wird, heißt es ja, naja, irgendwas könnte ja vielleicht doch dran sein. Oder in einer zugespitzten Krisensituation könnte ich es mir vielleicht ja auch anders überlegen, weil ich lehne es nicht völlig ab. Der These im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Diese These lehnen nur 49,7% aller Deutschen vollkommen ab. Die These, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert, lehnen nur 48,9% aller Deutschen völlig ab. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Diesen Satz lehnen nur 34,1% der Deutschen völlig ab. Und den Satz, wir sollten endlich wieder mehr Mut zu einem starken Nationalgefühl haben, na, da sind es dann gerade noch 15,9%, die diesen Satz völlig ablehnen. So viel zum Stand des kritischen Bewusstseins. Es gibt dieses Ressortiment gegen die da unten, also Stichwort zum Beispiel die faulen Griechen oder genauso in Anführungszeichen die Hartz-IVler, die Schmarotzer, alles in Anführungszeichen, die werden imaginiert als die, die unter uns stehen und wir müssen die bezahlen. Thilo Sarrazin, der Mann, der das Buch mit dem sympathischen Titel geschrieben hat, spricht wörtlich von Menschen, die keine produktive Funktion haben und die ökonomisch nicht gebraucht werden und die nur taugen zum Gemüseverkaufen und zur Produktion immer neuer, kleiner Kopftuchmädchen. Das ist Originalzitat. Nun kann jeder Depp schreiben und sagen, was er will. Aber das Problem ist, dass 58% der Deutschen ihm zustimmen. Das ist das Problem. Also es gibt weit verbreitet dieses rassistische Ressentiment gegen die Faulen, die uns auf der Tasche liegen. Und interessant ist, wer ist dieses Wir, das da konstruiert wird? Und dieses Wir ist immer das Kollektiv derer, die vermeintlich ehrlich arbeiten und deswegen die Betrogenen sind. Worum es heute vor allem gehen soll, ist das andere Ressentiment, nämlich gegen die da oben. Die Gierigen da oben, die betrügen uns nämlich auch und die greifen uns auch in die Tasche. Und da haben wir es mit genau dem gleichen Wir zu tun, das da konstruiert wird. Das ist wiederum das Kollektiv derer, die vermeintlich ehrlich arbeiten und deswegen die Betrogenen sind. Und dieses Ressentiment, zu dem ich jetzt noch einiges sagen will, nenne ich das regressiv-antikapitalistische Ressentiment. Also es gibt weit verbreitet diese gefühlte Bedrohung durch Heuschrecken, Bankster, Zocker, Spekulanten und so weiter. Oder man kann auch sowas sagen, es gibt einen weit verbreiteten Alltagsantikapitalismus des Gefühls. Bauchantikapitalismus. Und wenn man diesen Bauchantikapitalismus sich mal anguckt und seine Geschichte, dann muss man sagen, auch wenn einem das als einer, der sich irgendwie links und antikapitalistisch verortet, überhaupt nicht schmecken mag, dass die nationalsozialistische Bewegung eine antikapitalistische Bewegung war. Warum? Dazu empfehle ich den Film Jud Süß zu sehen, und zwar den Originalfilm von 1940. Der steht mittlerweile auch auf YouTube, 1,5 Stunden. Wenn man diesen Film sich ansieht, dann hat man mehr verstanden, was Nationalsozialismus war und auch was Antisemitismus ist. Und was ein problematischer Antikapitalismus ist. Der Film kommt 1940 in die Kinos, es gehen 19 Millionen Menschen rein, so viele wie nie zuvor, bricht alle Rekorde. Er handelt von einer historischen Figur, Süß Oppenheimer, Anfang 18. Jahrhundert, am Hofe eines Herzogs von Württemberg. Und an diesem Hofe hat nun ein intelligenter, raffinierter, geschmeidiger, mit allen Wassern gewaschener Finanzmanager zunehmend Einfluss. Und das hat damit zu tun, dass der Herzog ständig in Finanzschwierigkeiten ist. Der Staatshaushalt ist immer am Kippen und er kommt nicht zurecht. Und dieser intelligente Typ hier, der hat die genialsten Finanztricks auf Lager und hilft dem Herzog immer wieder aus der Patsche. Und dementsprechend steigt sein politischer Einfluss am Hof. Heute in moderner Sprache würde man sagen, der Einfluss des Finanzkapitals auf die Politik wächst. Der ist Jude und er hat im Hintergrund seine Leute, die sehen dann schon ein bisschen anders aus, denn klar ist, das Geld, dass der Finanzjude dem Herzog immer wieder verschafft durch seine raffinierten Tricks, muss ja irgendwo herkommen. Und dieses Geld wird dem Volk genommen. Und hier sehen wir die Hinterleute, die Hintermänner dieses Finanzjuden. Es ist ihnen die Gier ins Gesicht geschrieben, die sich nun am Staatsschatz hemmungslos bedienen. Das Gegenbild in diesem Film zu dieser Raffgier, die ohne Arbeit gut leben will, ist das hier. Hier sehen wir den ehrlich arbeitenden deutschen Arbeitsmann, inklusive züchtig waltender Hausfrau, und die sind betrogen. Man sieht am Rande rechts die eingerissene Mauer. Der Finanzjude war da, sie sollten den Zins zahlen, sie konnten den Zins nicht zahlen, er lässt ihr Haus einreißen. Von diesem Gegensatz zwischen der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit gut leben will, und der ehrlichen, aber betrogenen Arbeit lebt dieser Film. Am Ende wird der Jude hängen, zur tiefen Zufriedenheit des ganzen umstehenden Volkes, weil das war es, was sie gewollt haben. Wenige Monate danach beschließt übrigens die Wannsee-Konferenz dann die Endlösung der Judenfrage. Dieser Film hat auch einen positiven Helden, der zum Kampf mobilisiert gegen die Juden. Und in so einer Versammlung in irgendeinem Keller hält er eine flammende Ansprache. Und irgendwann springt der Funke über, und zwar dann, wenn dieser Satz fällt. Wie die Heuschrecken fallen sie über uns her, sie, die Juden. Und dann stehen sie auf von den Tischen und sagen, jawohl, genau so ist es. Und jetzt lassen sie sich mehr gefallen und jetzt nehmen wir den Kampf gegen die Juden auf. Jetzt hat meine Gewerkschaft Verdi vor einigen Jahren eine Broschüre herausgebracht, die den Anspruch hat, den sogenannten Finanzkapitalismus zu kritisieren. Finanzkapitalismus, Geldgier in Reinkultur, die arbeitet extensiv mit dieser Heuschreckenmetapher. Man sieht hier schon aus der Unendlichkeit, aus der Ferne, kommt ein riesiger Heuschreckenschwarm bedrohlich auf uns zu. Ich habe jetzt nur ein Bild, man könnte viele Bilder aus der Broschüre noch anführen, es ist immer das Gleiche, man kann gar nicht mehr unterscheiden, sind es jetzt Menschen, sind es Heuschrecken. Jedenfalls, sie sind gierig und sie ziehen aus allem ihren Profit, sei es Fabriken, sei es Wohnungen, was auch immer. Aber nicht nur unter Gewerkschaften verbreitet dieses Bild, das hier aus der Süddeutschen Zeitung, Heuschrecke über den Dächern in Dresden, da ging es um den Verkauf von städtischen Wohnungen. Da ich aus Stuttgart bin, muss ich was vom Bahnhof erzählen. Das ist hier entstanden auf der ersten Demonstration nach dem für die Gegner des Projekts verloren gegangenen Volksentscheid. Herr Kretschmann, verstecken Sie sich nicht hinter dem sogenannten Volksentscheid. Wenn er anders ausgegangen wäre, wäre er dann auch so genannt gewesen, zumindest die Frage, aber es war ein sogenannter Volksentscheid. Denn entschieden hat nicht das Volk, entschieden haben Kapital, Spekulanten und Heuschrecken mit ihren Millionen und ihre geführte, belogene und betrogene Bürger. Die Leute sind natürlich keine Nazis, also weder bei Verdi noch in der Süddeutschen Zeitung noch die allergroße Mehrheit der Stuttgart 21 Gegner. Das wäre analytisch falsch und es wäre auch persönlich unterhalb der Gürtellinie. Ja, aber das Problem ist ja gerade das, dass es ganz offensichtlich hochproblematische Denkmuster gibt, die in der ganzen Gesellschaft von links über rechts bis in die sogenannte gute Mitte verbreitet sind. Und diese Denkmuster und ihre Anschlussfähigkeit sind das Problem. Manche meinen dann auch, ja, die Zinsen seien schuld, es sei doch irgendwie alles in Ordnung hier mit der Marktwirtschaft, aber nur, man müsse halt die Zinsen abschaffen und dann würde sich ja auch alles regeln und dann hätte man das ganze Problem mit dem Kapitalismus überwunden. Hier sind dann auch welche für eine zinsfreie Wirtschaftsordnung. Ja, tatsächlich, das sind hier Nazis, also original Nazis, Kampf dem Ausbeutungskapitalismus für eine zinsfreie Wirtschaftsordnung. Das ist aber auch nichts Besonderes, auch die NSDAP war im NSDAP-Programm, war der Kampf gegen die Zinsknechtschaft immer ein ganz wichtiger Programmpunkt. Das ist von so einer Schmuddelseite, Unglaublichkeiten kommen. Nachhilfe zur EU-Verschuldungsaktion der Juden, Geschichte des Zins, Geschichte der Juden, Zins und Zinseszins, die Ursache allen Übels ist eine jüdische Erfindung. Nun sind nicht alle Zinskritiker Nazis, auch das wäre falsch. Ja? Vielleicht ist jemand schon dieser Bierdeckel begegnet, ne? Dieses Bier hat 30% Zinsanteil, ist irgendwie überzeugend. Kann man überlegen, Mensch, ohne diese scheiß Zinsen können wir ein paar Bier mehr trinken. Das ist irgendwie überzeugend. Ja? Und diese Leute, die das machen, sind ja jetzt nun, also denen zu unterstellen, sie sind Nazis, das wäre ja daneben. Aber das Problem ist auch hier das Denkmuster. Das Denkmuster. Wenn nämlich, und diese Leute laufen dann zum Beispiel mit Transparenten rum, mit eurem Kapitalismus macht ihr unsere Marktwirtschaft kaputt. Ja, habe ich schon gesehen in Stuttgart. Wenn das also so ist, dass die Marktwirtschaft eigentlich eine gute Veranstaltung ist, aber diese komischen Zinsen in der Welt sind und die das Problem sind, dann muss es ja rein logisch von der Denke her irgendjemand geben, der verantwortlich ist, der diese Zinsen erfunden hat. weil der Laden könne doch angeblich ohne die Zinsen wunderbar funktionieren. Also irgendjemand hat nicht nur die raffinierte Idee mit den Zinsen gehabt, sondern er hat auch die übergroße Macht, die Zinsen durchzusetzen und sie von den anderen zu erheben. Und deswegen läuft das natürlich, auch wenn es keine Nazis sind, ja, immer auf eine Verschwörungs-, ich rede nie von Verschwörungstheorie, weil es hat, da sollte man nie adeln mit dem Theoriebegriff, ja, sondern das ist halt eine Verschwörungsideologie. Zinsnehmer sind halt schuld. Es muss welche geben, die sich das haben einfallen lassen und uns übers Ohr hauen. Es gibt so eine Königsfrage dieses regressiven oder Pseudo-Antikapitalismus und das ist die hier. Die geht so, Geld regiert die Welt und das ist ja irgendwie auch nicht falsch. Also auf einer bestimmten Erfahrungsebene stimmt es ja, ja. Also irgendwie regiert ja Geld auch die Welt. So, und jetzt, Leute, seid kritisch. Ja, lasst euch nicht abspeisen, ja, sondern bohrt nach, fragt nach. Wer regiert denn eigentlich das Geld? Und das ist die zentrale pseudokritische Frage des falschen, oberflächlichen Antikapitalismus. Und die ist jetzt, wie man an den 99% sieht, das ist so eine Occupy-Veranstaltung. Kann man sagen, irgendwelche Spinner so am Rande der Gesellschaft. So. Nee. Hier der Spiegel mit genau der gleichen Frage. Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Also auch diese Vorstellung, dass es ja irgendwie eine persönliche Herrschaft geben müsse über dieses System, ist weit verbreitet auch nicht unter irgendwelchen Spinnern an den Rändern, sondern in der guten, Anführungszeichen, nicht extremistischen Mitte sehr verbreitet. Da ist nochmal aus Stuttgart, Stuttgart 21 Demonstration. Da sieht man also die Guten, die dann gegen die Bösen demonstrieren. In der Mitte, Merkel kennt jeder, rechts Kretschmann, Ministerpräsident wohl auch, links, das ist Klaus Schmiedl, ist der Fraktionsvorsitzende der SPD im Stuttgarter Landtag. Wenn ich ein grafisch ansprechendes Plakat machen will, dann schreibe ich diesen Schriftzug verantwortlich irgendwie so schräg drüber, mache ihn größer, dass das mehr rauskommt. Aber dieser Schriftzug verantwortlich steht da, wo man gemeinhin den Kopfschuss ansetzt. Wer das für übertrieben hält, wir kommen noch drauf auf weitere Beispiele. Auf jeden Fall ist es so schön, zur großen Menge der Guten und Ehrlichen und Betrogenen zu gehören. We are the 99. Wunderbar. Das gibt doch ein gutes Gefühl. Die Dame ist da der Meinung, sie selber sei die 99%. Ja? Was ein gutes Gefühl. Der Herr ist nicht nur 99%, er ist auch wütend dazu. Das ist doch ein Wohlfühlprogramm. Und es ist kein Zufall, dass so ein Transparent dann auf so einer 99%-Demonstration erscheint. Eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig, steht darunter. Also nicht jeder Teilnehmer einer Occupy-Demonstration hält nun so ein Transparent hoch. Weil es ist von der Logik der Sache her, ist, wenn die Welt so eingerichtet ist, dass 99% unter der Gier des 1% leiden, dann ist es doch vollkommen logisch, dann muss das 1% weg, dann geht es uns wieder gut. Das ist die Logik dieses Weltbildes. In dieser Vorstellung, und dann ist es auch gar nicht mehr lustig, schlummert latent ein Vernichtungswunsch. Auch wenn es vielen derer, die diesen Vernichtungswunsch in sich tragen, noch gar nicht bewusst sein mag. Dieses Ding ist entstanden auf einer in München während eines Streiks von Verdi bei der Telekom. Die Kollegen hatten jeden Grund der Welt, jedes Recht der Welt, stinkesauer zu sein und zu streiken. Die sollten gleichzeitig massive Lohnkürzungen kriegen, massive Arbeitszeitverlängerung und massiven Stellenabbau. Also die hatten Grund, dann wirklich Grund zu schreiben. So, und jetzt haben welche, nicht alle, aber welche, dieses transparent gemalt. Was sieht man hier? Heuschrecke, die sich, Aktie steht da drauf, die sich von Aktien ernährt. Also gegen dieses Ungeziffer, das sich an der Börse herumtreibt. Und der Wunsch ist, dass nun starke Macht oder starke Hand komme und dieses Ungeziffer, das sich an der Börse herumtreibt, vernichten möge. Und womit? Mit Gas. Mit Gas. Und ich unterstelle den Kollegen, die das gemalt haben, überhaupt nichts außer einem, dass ihnen überhaupt nicht klar war, was da aus ihrem wütenden Bauch heraus unter konsequenter Umgehung ihres Gehirns in ihre Finger floss und zum Transparent wurde. Aber genau das ist das Problem. Die Wut, der spontane, wütende Bauchantikapitalismus, der massenweise verbreitet ist, ist das Problem. Auschwitz war die Entsorgung der Gier, die nicht, die durch Reichtum kommen will, ohne ehrlich zu arbeiten, durch die ehrliche und betrogene Arbeit. Das war Auschwitz. Und viele Science-Marktwirtschaftsgläubige oder traditionslinke Arbeiterklassenfans haben ja nie verstanden, warum die Nazis eigentlich über Auschwitz schreiben, Arbeit macht frei. Arbeit ist, was haben die immer mit der Arbeit? Arbeit ist doch irgendwie was Gutes oder so. Das hängt natürlich mit dem exzessiven Bezug der NSDAP auf die Arbeit zu tun. Hier ein Wahlplakat Weimarer Zeit, Arbeiter der Stern und der Faust, wählt den Frontsoldaten Hitler. Natürlich auch massiv männlich besetzt, diese Arbeit. Das war der Kampf der ehrlichen und betrogenen Arbeit gegen die Raffgier. Nun sage ich mal, ja, aber dieser Antikapitalismus der NSDAP, das war doch alles irgendwie Propaganda. Das haben sie halt gemacht, um sie von der KPD und auch von der SPD wegzukriegen, die Leute. Und dann haben sie halt ein bisschen auf Antikapitalismus gemacht. Und es hat sich ja auch bewiesen dann, dass sie ja gar nicht die Konzerne angegriffen haben und die haben doch ihren Profit gemacht und so weiter und so fort. War das halt alles nur Propaganda. Das ist ja so die klassische, der klassische Traditions Mainstream-linke Umgang mit der These, wonach die NSDAP antikapitalistisch gewesen sei. Naja, aber das war gar nichts Besonderes, dieser Antikapitalismus der NSDAP. Das war halt ein Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Und das ist genau das, was wir heute auch haben. Es ist ein Antikapitalismus, weit verbreitet, der aber gleichzeitig überhaupt nicht verstanden hat, was das Kapital eigentlich ist. Und dazu, um das zu verstehen, und das wäre meine zweite Empfehlung, sollte man ein bisschen den Hitler lesen. 3 Klicks im Net hat man die PDF-Datei, Mein Kampf, ist ein unglaublicher Schinken, 700 Seiten. Man sollte wenigstens so die ersten 70 Seiten lesen. Da beschreibt er nämlich, wie er als ganz junger Mann in den allerersten Jahren des 20. Jahrhunderts in Wien ankommt und er ist ganz unten und er kriegt das Elend mit in den Arbeitslosenfamilien, in den Arbeiterfamilien und empört sich darüber und sagt, das darf nicht sein. Dagegen muss man was tun. Hitler ist über die soziale Frage politisiert, genau wie Mussolini übrigens auch. Und dann lernt er die Gewerkschaften kennen über dieses Elend und dann sagt er, Gewerkschaften sind gut, weil die tun was dagegen. Und dann sagt er, Hitler, dann habe ich einen Fehler gemacht. Das ist überhaupt so in seinem Buch. Er beschreibt da so seinen Weg und er beschreibt da immer, wie er sich so entwickelt hat. Und dann hat er mal irgendwie was noch nicht richtig erkannt und dann ist es ihm gekommen und dann und seitdem blickt das, es zieht sich immer so durch. Und dann sagt er, da habe ich einen Fehler gemacht, weil dann habe ich die Sozialdemokraten kennengelernt in den Gewerkschaften. Und dann habe ich angefangen, die Gewerkschaften zu hassen wegen dieser Sozialdemokraten. Und die Sozialdemokraten, die hasst er aus 2 Gründen, weil sie antinational sind und weil sie jüdisch durchsetzt sind. Und dann sagt er, aber diesen Fehler muss ich korrigieren. Die Gewerkschaften sind eine gute Sache, man braucht sie. Man muss sie nur vom verheerenden Einfluss der antinationalen und jüdisch durchsetzten Sozialdemokraten befreien. Also Hitler, ein Freund der Gewerkschaften. Und in dem Mein Kampf beschreibt er auch eine sehr interessante Stelle, die Stelle, wo eben klar wird, was für eine Art von Partei er eigentlich haben will. Und da geht es um das Kapital. Ist auch so in Klammern im Original die beiden Kapitalsarten. Alle diese Gedanken, also er redet jetzt wieder von seiner Entwicklung, wie er denkt, seine gedankliche Entwicklung, alle meine Gedanken, aber fußten noch auf der Meinung, dass das Kapital in jedem Falle nur das Ergebnis der Arbeit wäre. Diese Stellungnahme konnte sich dann in zwei Grenzlinien halten. Erhaltung einer lebensfähigen nationalen und unabhängigen Wirtschaft auf der einen Seite, Sicherung der sozialen Rechte der Arbeitnehmer auf der anderen. Den Unterschied dieses reinen Kapitals als letztes Ergebnis der schaffenden Arbeit gegenüber einem Kapital, dessen Existenz und Wesen ausschließlich auf Spekulation beruhen, vermochte ich früher noch nicht mit der wünschenswerten Klarheit zu erkennen. Dieses wurde nun auf das Gründlichste besorgt von Gottfried Feder, hat einen Vortrag gehört. Zum ersten Male in meinem Leben vernahm ich eine prinzipielle Auseinandersetzung mit dem internationalen Börsen- und Leihkapital. Nachdem ich den ersten Vortrag Feders angehört hatte, zuckte mir auch sofort der Gedanke durch den Kopf, nun den Weg zu einer der wesentlichsten Voraussetzungen zur Gründung einer neuen Partei gefunden zu haben. In dem Moment, wo er den Unterschied, den vermeintlichen Unterschied zwischen Kapital und Finanzkapital erkannt hat, hat er erkannt, was für eine Partei er braucht. Also Hitler, ein Kämpfer gegen das Finanzkapital. Und ein anderer Nazi hat es ein paar Jahre später noch deutlicher auf den Punkt gebracht. Deutschland wandte sich gegen den Kapitalismus, nicht gegen das Kapital. Denn Kapital kann ja nur aus Arbeit entstehen und es ist nicht einzusehen, warum es weniger daseinsberechtigt sein soll als die Arbeit selbst. In Deutschland ist seit 1933 Arbeit eine Ehre. Der Arbeitsvertrag ist dadurch in ein gegenseitiges Treue- und Fürsorgeverhältnis umgewandelt und das Arbeitsverhältnis auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden. Die Arbeit ist Dienst, nicht mehr Ware, Ehre, nicht mehr Fron. Die Wertung des Menschen nach seiner Arbeit, nach seiner Einstellung gegenüber dem Volksganzen ist heute so selbstverständlich geworden. Ein gewisser Anton Zischka schrieb das 1941 in einem Werk mit dem Titel Sieg der Arbeit, Geschichte des 5000-jährigen Kampfes gegen Unwissenheit und Sklaverei. Also diese Vorstellung von dem schaffenden und raffenden Kapital, das die Nazis wunderbar auf den Punkt gebracht haben, auch sehr eingängig auf den Punkt gebracht haben. Naja, heute redet man nicht mehr davon, weil man weiß, dass das die Nazis gesagt haben und das darf man nicht sagen. Aber die Vorstellung, dass es sowas gäbe, ist natürlich weit verbreitet. Und dass ausgerechnet das Kapital nichts mit dem Kapitalismus zu tun haben soll, und ich rede eigentlich viel lieber vom Kapitalismus als vom Kapitalismus, weil der Kapitalismus schludert sich so schnell hin, jeder ist gegen Kapitalismus. Aber wenn man gegen diesen Ismus ist, sollte man ein bisschen einen Begriff davon haben, von dem Ding, was diesem Ismus seinen Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und daran scheitert es bei den allermeisten Antikapitalisten schon. Also, die Umfrage vom Anfang, dass nur ein knappes Fünftel es nicht so sieht, dass der Kapitalismus nicht mehr in diese Welt passt. Die wurde doch unter Menschen gemacht, die wohl gegen den Kapitalismus sind, aber keine Vorstellung von Kapital haben. Und das ist das Problem. Dieser spontane Antikapitalismus, der empört sich über die Folgen des wahren produzierenden Systems, und ich werde im zweiten Teil noch was dazu sagen, warum eigentlich der Begriff wahren produzierendes System ein treffenderer noch ist als Kapitalismus, empört sich über die Folgen wie Krise, Ausbeutung, Verarmung und so weiter und affirmiert aber gleichzeitig die Grundlagen, die Voraussetzungen. Also Ware, Wert, Arbeit, Geld, Kapitalstaat, das ist doch alles wie die Luft zum Atmen. Ja, dass wir unser ganzes Leben lang arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können, das ist doch alles klar. Wer sowas in Frage stellt, der kann doch nur spinnen. Also die Grundlagen der Verhältnisse werden in keinster Weise in Frage gestellt, nur die Auswirkungen. Und das ist eben Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals, und insoweit unterschieden sich die Nazis überhaupt nicht von dem, was vorher war und was auch danach im Massenbewusstsein ist. Dieser Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals ermöglichte dann halt die Koexistenz der kapitalistischen Strukturen in den Jahren 33 bis 45 und dieser NS-Volksgemeinschaft. Es ging uns ja besser, die Arbeitslosen waren weg, der Führer hat die Autobahnen gebaut, Urlaub wurde eingeführt, Kraft durch Freude, und dass immer mehr Juden so aus der Nachbarschaft verschwunden sind und man nachher irgendwie günstig ihr Hab und Gut ersteigern konnte, hat auch niemand was dagegen gehabt. Also es hat halt wunderbar funktioniert, koexistiert, diese kapitalistischen Strukturen und die NS-Volksgemeinschaft. Dieser Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals, das wäre ein eigenes Thema, ich will es nur anreißen, prägte übrigens auch die politische Ökonomie des Realsozialismus. Also jetzt keine billigen Vergleiche DDR und Nazireich, das wäre natürlich aus vielen Gründen daneben. Aber ich empfehle mal, wenn man es antiquarisch noch kriegt, sich das Wörterbuch der politischen Ökonomie des Sozialismus Berlin, DDR, Dietz Verlag 1979 anzuschauen. Das sind alle Begriffe der wahren produzierenden Gesellschaft drin. Also da ist der Wettbewerb drin, da ist die Arbeit drin, da ist der Wert drin, da ist das Lohnsystem drin. Alles drin, immer nur mit der Vorsilbe sozialistisch. Auch das war kein Ausbruch aus dem Kosmos der wahren produzierenden Gesellschaft. Und dieser Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals ist natürlich auch Grundlage des Antiimperialismus, auch des linken Antiimperialismus, der davon ausgeht, dass es bestimmte ganz besonders bösartige kapitalistische Länder gibt und im Wesentlichen eins oder zwei, vielleicht drei, und ansonsten auch fortschrittliche Länder gibt. Iran, Syrien, Russland, so meiner der Fortschrittlichkeit ja darin besteht, dass sie gegen die Bösen irgendwie sind. Aber auch das, was soll denn Iran oder Russland anders sein als eine kapitalistisch verfasste Gesellschaft? Also auch diese, da gibt es auch die Vorstellung, dass man auf der Grundlage des Kapitals antikapitalistisch sein könne. Es ist nichts Besonderes, ein Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Dieser spontane Antikapitalismus ist eben auf die Zirkulationssphäre fixiert. Auf den erfolgreichen Händler ist man bloß neidisch. Dem Banker begegnet man bereits mit tiefem Misstrauen. Und beim Spekulanten bricht dann der blanke Hass aus. Und dieser spontane Antikapitalismus birgt eben das Potenzial zur konformistischen Rebellion. Rebellion gegen die Verhältnisse, ohne die Grundlagen der Verhältnisse durchschaut zu haben und wirklich ändern zu wollen. Und das war auch der Nationalsozialismus. Wenn man den Film Uzi sieht, da gibt es Demonstrationen, da kehren Fensterscheiben, da sind junge Leute, die machen Protestkundgebungen, die sind nicht mehr einverstanden mit ihrem Elend, die wollen besser leben. Die nationalsozialistische Bewegung war eine junge Bewegung. Der Hitler schreibt auch, meine Bewegung soll keine der satten Unzufriedenen sein, es soll eine Bewegung der Unzufriedenen sein. Eine junge Bewegung von jungen Menschen, die ein besseres Leben wollen. Dieser spontane Antikapitalismus ist regressiv in zweierlei Hinsicht. Einmal regressiv als Gegenteil von progressiv, also einfach reaktionär. aber auch in psychoanalytischer Hinsicht, also im Sinne von Rückzug, Regression als Rückzug auf eine frühere Entwicklungsstufe in der Persönlichkeitsentwicklung mit einfacheren, primitiveren Reaktionen und in der Regel auch niedrigerem Anspruchsniveau, der eben der Stabilisierung des psychischen Gleichgewichts dient. Ist so schön, war alles so schön im Uterus, es war ganz klar und ich habe zum Guten gehört und war nicht so eine schöne Regression. Jetzt die spannende Frage, ist das alles Antisemitismus? Ist ja auch heiß diskutiert. Ich bin da etwas vorsichtiger, ich würde sagen, dieser regressive Antikapitalismus ist, tritt natürlich in ganz unterschiedlichen Ausprägungen aus, ist noch kein Antisemitismus, aber Antisemitismus ist immer auch regressiver Antikapitalismus. Also im Antisemitismus, würde ich sagen, kommt dann der latente Vernichtungswunsch gegen die vermeinte Schuldigen zum Ausbruch, wird zum manifesten Vernichtungswahn. Ich spreche lieber, ich verwende lieber das Bild von der schiefen Ebene, von den fließenden Übergängen. Nicht jeder, der vom gierigen Ackermann, der an allem schuld ist, spricht, ist in meinen Augen, hat jetzt schon ein ausgebautes antisemitisches Weltbild. Aber ich sage, es gibt eine schiefe Ebene, fließende Übergänge und man kann von einer schiefen Ebene auch wieder runterkommen. Dazu muss man aber checken und reflektieren, dass man sich auf einer schiefen Ebene befindet. Und das ist eigentlich auch der ganze Sinn und Inhalt dieser Art von Kritik, die ja einige versuchen zu machen und zu verbreiten. Dass man wieder auch runterkommen kann von der schiefen Ebene und deswegen ist auch so Theorie nicht irgendwie abgehobener Elfenbeinturm, sondern hat eine enorme praktische Relevanz. Ja, und da haben wir ihn schon, am Bauzaun der Europäischen Zentralbahn in Frankfurt bei der letzten großen Demonstration 2012. Ne? Da ist er schon mit der Hakennase und den Lippen. Die Gier nach Geld zerstört die Welt. Und man kann davon ausgehen, dass der Zeichner dieses Bandbilds davon überzeugt war, dass er ein ganz, ganz radikaler, tiefer Kapitalismuskritiker sei. Ja, dieser regressive Antikapitalismus ist auch die Basis des Anti-Imperialismus. Zum Beispiel Lenins Imperialismustheorie. Ich kann es nur anreißen hier, aber man hat eben bei Lenin auch schon diese verschwörungsideologischen Ansätze, indem man nämlich genau auch zweierlei Arten von Kapital konstruiert und von Produktiv- und Finanzkapital redet. Erklärt dann auch, dass Finanzkapital dieses angeblich andere Kapital, das auch bei Hitler auftaucht, mit Machenschaften und Schwindeleien. Also die Hauptprofite fallen jetzt den Genies der Finanzmachenschaften zu und diesen Machenschaften und Schwindeleien liegt die Vergesellschaftung der Produktion zugrunde, aber der gewaltige Fortschritt der Menschheit, die sich bis zu dieser Vergesellschaft emporgearbeitet hat, kommt den Spekulanten zugute. Also schon bei Lenin, das ist der Imperialismus als das höchste Stadium des Kapitalismus von 1916, ist so das zentrale Werk des Anti-Imperialismus, auf das sich auch heutige Anti-Imperialisten auch noch berufen. Nun muss Lenin sich ja auch das Ausbleiben der Revolution erklären, weil irgendwie die Bedingungen sind reif, objektiv reif und es kommt nicht zum Umsturz und auch da wittert er Verrat und das sind die sozialdemokratischen Parteien. Und er redet dann tatsächlich von einer Manipulation durch das bösartige Geschwür an einem gesunden Organismus. Das ist so irgendwie so ein Highlight bei Lenin. Also das bösartige Geschwür sind die reformistischen sozialdemokratischen Parteien und der gesunde Organismus ist die Arbeiterklasse und die Arbeiterbewegung. Und er landet dann auch beim positiven Bezug auf die nationale Frage. Er spricht davon, dass es imperialistische Unterdrückung der meisten Nationen gibt und dass die unterdrückten Nationen dann eine fortschrittliche Rolle spielen. Die nationale Frage ist sowohl an sich wie auch in ihrem Verhältnis zum Imperialismus von höchster Wichtigkeit. Und deswegen schon der zweite Weltkongress der Kommunistischen Internationale erweitert dann ja den berühmten Marxischen Aufruf, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, um die unterdrückten Völker. Und aus dieser völkischen Sicht der Dinge kommt dieser Anti-Imperialismus nie wieder raus. Parteiorgan der KPD, die Rote Fahne, hier sehen wir hier von August 1930, die hat veröffentlicht die Programmerklärung der KPD zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Das war August 30. Also man beachte auch die Reihenfolge national und sozial und deutsches Volk. Das war die Politik, das war die antiimperialistische Politik in der Weimarer Zeit, die angeblich zur Verhinderung der Nationalsozialisten gedient haben möge. Nun, die Arbeiterklasse hat sich bekanntlich lieber für das Original entschieden. Und die Kommunisten hatten dann eine riesige Niederlage zu verarbeiten. Und dieser 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale in Moskau 1935 versucht dann, diese Niederlage zu verarbeiten. Was war das nun, dieser Faschismus? Gut, man hat damals nur, nachher ist man immer schlauer und man muss sehen, die Leute 1935. Man kannte 3 Jahre die Nazizeit in Deutschland und man kannte 12 Jahre vorher den Mussolini-Faschismus in Italien. Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Ja, auch wieder dieser problematische Begriff des Finanzkapitals, das angeblich was anderes sei als das Kapital. Und lassen wir mal den Begriff Faschismus weg. Also wer heute noch von Faschismus redet, wenn er Nationalsozialismus meint, der hat nun wirklich nicht verstanden, um was es ging, denn es gab ein paar nicht uninteressante Unterschiede, aber lassen wir mal, dass die noch 1935 vom Faschismus reden, aber die Frage, die auch 1935 schon gestanden haben muss, sich aufgedrängt haben muss, ist doch die Frage, ja, offene terroristische Diktatur für wen eigentlich? Für die paar Juden? Für die paar Behinderten? Für die paar als solche in Anführungszeichen erwischten Homosexuellen, für die paar, die wirklich Widerstand gemacht haben, wie viel waren denn das? 2%, 3%, 4% der Bevölkerung? Für die große Mehrheit war das doch keine Diktatur, eine terroristische Diktatur, im Gegenteil. Da ist das gelaufen, was man wollte. Es ging uns wieder besser und wir waren wieder mehr. Warum verdrängt die Traditionslinke seit 1945 diese Erfahrung der Shoah? Naja, weil sie sich sonst selbst aufgeben müsste. Im Grunde genommen ist die Traditionslinke seit 1945 intellektuell vollkommen erledigt. Weil das Basis dieses Weltbildes ist, die Arbeiterklasse und das Volk sind gut und die Herrschenden und das Finanzkapital sind schlecht. Das ist aber mit der Shoah vollkommen erledigt worden. Wenn Demokratie nur das wäre, was die wörtliche Übersetzung nahelegt, nämlich die Herrschaft des Volkes, ja, was war denn dann der Nationalsozialismus? Er war demokratisch. Das war die Herrschaft der ganz großen Mehrheit des Volkes. Und heißt immer, es gab ja keine Möglichkeit, wirklich abzustimmen und so weiter. Stimmt nicht. Es gab mindestens eine, in den 12 Jahren, mindestens eine Möglichkeit, wo ein Teil der Deutschen in einer vollkommen freien Alternativwahl sich entscheiden konnte. Und das war im Januar 1935 im Saarland. Saarland hatte ein besonderes Statut noch aus dem Versailler Vertrag und es war festgelegt, dass nun die saarländische Bevölkerung abstimmen kann, ob sie das Saarland zu Deutschland kommt, zu Frankreich oder weiter diesen Sonderstatus behält. Und es war eine vollkommen freie Alternativwahl, wo ein Teil der Deutschen, nämlich die Saarländer, nach 2 Jahren Erfahrung mit dem Nationalsozialismus sich entscheiden konnte. Es gab eine Wahlbeteiligung von 98% und 90% haben für den Anschluss an Nazi-Deutschland gestimmt. Wer waren denn die 12 Millionen Wehrmachtssoldaten, die den Vernichtungskrieg im Osten geführt haben? Ja, das war natürlich die deutsche Arbeiterklasse. Wer denn sonst war das? Vielleicht die Bourgeoisie? Also spätestens seit der Shoah ist offensichtlich, dass die Arbeiterklasse kein revolutionäres Subjekt ist und damit ist die Geschäftsgrundlage für die Traditionslinke entfallen. Sie wollen es halt nur nicht wahrhaben. Ja, und ist nie wieder, ist bekannt, das weiß man ja in Deutschland oft genug mit Inbrunst auszusprechen, dass aber vielleicht welche beschlossen haben, auch nie wieder Opfer sein zu wollen, das wird schon viel weniger verstanden. Und wer nicht verstanden hat, warum eigentlich Arbeit macht frei über den Tor von Auschwitz steht, der hat halt schon gar nicht verstanden, was dieses Bild vielleicht sagen könnte, nämlich die Fahne des jüdischen Staates unter dem Tor von Auschwitz. Das ist die erste Literaturempfehlung. Tilman Tarach, der ewige Sündenbock, geht das so auf einige der gängigen Fragen zu Israel ein. Nur ganz wenige Punkte zu Israel, Riesenthema, nur angedeutet, weil schließlich steht ja in der Überschrift auch was an Zionisten. Also Israel hat den Palästinensern das Land geraubt, klar. Das weiß man ja. Und dann gibt es auch Landkarten und dann sieht man, wie das immer weniger wird und so weiter. Ich habe auch Landkarten dabei. Das ist Palästina. Es gab nie Palästina. Es gab nie einen Staat Palästina, schon das wissen viele nicht. Es gab das Osmanische Reich, es gab einen Landstrich Palästina, so wie es die Lüneburger Heide gibt, gab es einen Landstrich Palästina. Und da lebten übrigens auch Juden schon lange. Es gibt 1853, schon lange vor dem herzlichen Zionismus, gibt es eine Volkszählung in Jerusalem und die größte Bevölkerungsgruppe, nach Religionen aufgeteilt, die größte Bevölkerungsgruppe 1853 in Jerusalem sind Juden. So, und es hat zum Osmanischen Reich gehört, Erster Weltkrieg, Osmanisches Reich mit Deutschland verbündet und die Briten sagen den in diesem Landstrich Palästina wohnenden Arabern und den dort wohnenden Juden, Leute, hört zu, wenn ihr mit uns gegen das Osmanische Reich kämpft, dann werden wir dafür sorgen, dass nach dem Sieg ihr einen Staat kriegt, die Juden und die Araber. Man weiß, wie der Krieg ausgegangen ist. Das wurde aufgeteilt. Es gab dann diesen Völkerbund vor Form der UNO. Die Franzosen haben da Syrien gekriegt und die Briten haben Irak gekriegt und eben dieses britische Mandatsgebiet Palästina. Das ist Palästina. Und 1923 haben die Briten ihr Versprechen an die Araber wahrgemacht. Es wurde in Palästina ein arabischer Staat gegründet. Er hieß Transjordanien und später dann Jordanien. Und zwar ein judenfreier arabischer Staat, denn auf Heiß der britischen Mandatsmacht mussten alle Juden aus diesem Transjordanien auswandern. Entweder irgendwo hinten in die Welt oder eben in dieses Cisjordanien. Das heißt, es gibt also nun seit 92 Jahren auf 78% von Palästina einen arabischen Staat. Und der ganze Streit geht noch um die verbliebenen 22%. Weiß irgendwie kein Mensch, ist interessant. Aber dafür weiß man ja, was eigentlich Schuld ist. Und das ist die Siedlungspolitik. Nun geht es mir hier überhaupt nicht darum, um die Realpolitik. Und ich sage ehrlich, ich würde mir auch von der gegenwärtigen israelischen Regierung ein etwas klügeres Verhalten in der einen oder anderen Frage wünschen. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Rolle, die die Schiffer-Siedlungspolitik in der deutschen Diskussion spielt, im deutschen Diskurs spielt. Wer in Deutschland das Wort Siedlungspolitik fehlerfrei aussprechen kann, der ist ein Nahostexperte. Ja? Weil man weiß doch, man zwinkert sich doch praktisch zu, ja? Man weiß doch, wer an allem schuld ist. Sonst muss man ja nicht mehr viel sagen. Nun ja, und wenn es halt so einfach wäre, dann gibt es halt ein paar Fragen. Also wenn die Siedlungspolitik an allem schuld wäre, dann müsste es ja zumindest mit Gaza Frieden geben. Denn 2005 hat Israel unter dem Hardliner Sharon einen Herzenswunsch der Hamas und der deutschen Friedensfreunde erfüllt, hat sich nämlich komplett aus Gaza zurückgezogen. Alle Siedlungen aufgelöst und den Preis heftiger Auseinandersetzung in der israelischen Gesellschaft. Gaza ist zu einer Raketenabschussrampe geworden. Israel hat kein fremdes Staatsgebiet besetzt. Die Gebiete sind umstritten. Es gab noch nie einen palästinensischen Staat. Und die sogenannten Grenzen von 1967 sind keine Grenzen, sondern sind Waffenstillstandslinien vom Krieg von 1948. Und dass also innerhalb dieser Waffenstillstandslinien von 1948 1,5 Millionen Araber leben in einem jüdischen Staat, ist akzeptiert und vollkommen klar, aber in einem prospektiven palästinensischen Staat, der dann übrigens der zweite palästinensische Staat auf dem Gebiet Palästinas wäre, in einem prospektiven palästinensischen Staat sollen keine Juden leben. Das soll normal sein. Naja, aber man weiß ja das besser. Krass, damals auf dem Höhepunkt dieser Krass-Debatte gibt es eine Umfrage vom Handelsblatt, 88% Zustimmung. Das ist genau dasselbe wie bei Sarrazin vorher. Jeder Idiot darf alles sagen, ist auch gut so. Ja. Das Problem ist nur die Zustimmung in der Masse der Bevölkerung. 88% Zustimmung. Israel will alles vernichtende Sprengköpfe dorthin lenken, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist. Also praktisch Israel will den Iran vernichten und nicht umgekehrt. Das ist halt irre. Ja. In ihrer Umkehr und der Realität unterstellt der Antisemit dem Juden das, was ihm droht. Und diese Plakate hingen Anfang der 40er Jahre auch in Hamburg. Ne? Der da ist schuld am Krieg, ne? Der Jude ist schuld am Krieg. Das ist ihre Umkehr, die der Antisemitismus betreibt. Augstein, die Regierung Netanjahu führt die ganze Welt am Gängelband eines anschwellenden Kriegsgesanges. Na, das hatten wir auch schon, Judas der Weltfeind. Iran, Israel ist ein Krebsgeschwür, das sich in das Leben der islamischen Welt frisst. Was macht man mit einem Krebsgeschwür, außer das Herausschneiden des Geschwürs? Gibt es denn sonst dafür ein Heilmittel? Das sagt Khamenei, also der Revolutionsführer. Rouhani macht jetzt sanfte Töne, aber das ist der mächtige Mann. Das ist der mächtige Mann. Oder Kasat der Hamas, dass wenn alle Muslime die Juden bekämpfen und töten, wird das jüngste Gericht kommen, dies wird die Vernichtung aller Juden vollenden. Das sind die Gegner Israels. Und wer, das ist nicht Israel-Kritik oder Kritik an israelischer Politik, das ist antisemitischer Vernichtungswahn. Und wer die Gegner Israels nicht verstanden hat, wird Israel nie verstehen. Und weil so wenige Leute den Antisemitismus verstanden haben, obwohl in Deutschland jeder ist ja gegen Antisemitismus, aber keiner hat kapiert, was Antisemitismus ist. Achtung, das war jetzt etwas polemisch, aber nur etwas. Ja? Und deswegen verstehen halt auch so wenig Leute Israel, weil der Antisemitismus so wenig verstanden ist. Ja, aber Antizionismus ist doch was vollkommen anderes. Weil Antizionismus hat doch überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun. Antizionismus gibt es doch nur, weil Israel so eine üble Politik gegenüber den Palästinensern und weil muss man doch verstehen und so weiter und so weiter. Nee, Antizionismus war schon immer und lang, lang vor Israel Bestandteil von Antisemitismus. Johann Gottlieb Fichte, nicht ganz unbedeutend für die Entwicklung der deutschen Ideologie, Anfang des 19. Jahrhunderts, schreibt, also das ist der, der vom deutschen Volk als dem Urvolk, das zur Wiederherstellung und Rettung der Welt berufen sei, schreibt, mit einem enormen Einfluss auf die 1848er Revolutionäre. Fast durch alle Länder Europas verbreitet sich ein mächtiger, feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Kriege steht und der in manchem fürchterlich schwer auf die Bürger drückt. Es ist das Judentum. Also das Judentum wird schon damit einem Staat identifiziert, der ein besonders bösartiger Staat ist. Immanuel Kant, auch nicht ganz unwichtig, 1794, Gott habe dem Judentum auferlegt, nur ein politisches, nicht ein ethisches gemeines Wesen gründen zu können. Der jüdische Staat war immer, ist immer und wird immer ein uneigentlicher Staat sein, bloß politisch verfasst, ohne Befähigung zu einer moralischen Disposition. Die jüdische Nation ist keine genuine, sie ist eine Nation von lauter Kaufleuten, bar jeglicher Form der bürgerlichen Ehre und so weiter. 1794, ein paar Jahre vor Israel, dass Juden entweder keinen Staat machen können oder einen, wenn sie einen machen, einen ganz besonders bösartigen, kriegerischen Staat machen, war schon immer Bestandteil des Antisemitismus. Antizionismus ist überhaupt nichts Neues. Deswegen die Schnittmenge von Antisemitismus und Antizionismus liegt auf der Hand. Der Antisemit sagt, der Jude ist bösartig, hat ungeheure Macht und manipuliert die Welt und ohne die Juden wäre die Welt besser. Und der Antizionist sagt das vom jüdischen Staat. Von wem ist dieser Satz? Es ist nicht länger akzeptabel, dass eine kleine Minderheit die Politik, Wirtschaft und Kultur großer Teile der Welt durch ihre komplizierten Netzwerke beherrscht und eine neue Form der Sklaverei betreibt. Attack, Gewerkschaft, das ist Ahmadinejad von der UNO-Volksversammlung. Also es gibt einfach eine unheimliche Verwandtschaft zwischen diesem regressiven Antikapitalismus, dem Antisemitismus und dem Antizionismus. Es ist auch kein Zufall, dass dieser islamische Staat jetzt natürlich auch eine eigene Währung einführen will, die auch die Zinsen überwindet, die Gewaltherrschaft des Finanzsystems wird überwunden und die Muslime sollen befreit werden von einem globalen Wirtschaftssystem, das auf satanischem Wucher basiert. Ja, und wenn wir schon beim IS sind, das wissen ja dann auch regressive Antikapitalisten auch, wer den in die Welt gesetzt hat. Das kann man ja aus Teheran hören, das kann man in der Jungen Welt lesen. Hier habe ich den Phil Castro, der sagt, denn diesen IS hat ja der Mossad erfunden, in die Welt gesetzt und die CIA. Und der vergleicht dann nochmal nebenbei so die NATO mit der SS. Das sind die Leute, die immer sagen, cui bono, ne? Also man muss doch, wenn man irgendwie wissen will, wer dahinter steckt, dann muss man cui bono fragen. Zu wessen Nutzen? Wem nutzt es? Und wenn ich weiß, wem es nutzt, dann komme ich ja auch drauf. Ja, also wenn man einigermaßen bei klarem Verstand die cui bono Frage stellen würde beim IS, dann würde man sagen, dass das in erster Linie mal dem Assad nutzt. Also seit dem IS ist das Assad-Regime aus den Schlagzeilen raus. Ja? Also dem Assad-Regime und den Hintermännern in Teheran und in Moskau nutzt doch das. Aber die Frage wird nicht gestellt, weil das Ergebnis cui bono-Frage wird dann nur dann gestellt, wenn die richtigen Antworten rauskommen. Die richtigen Antworten sind immer Israel und USA. Deswegen muss man sagen halt, ja lieber Fidel, Anti-Imperialismus macht halt doof. Ja? Und das muss man auch in der Deutlichkeit sagen, weil dieses anti-imperialistische Mainstream-linke Weltbild wird auch intellektuell immer armseliger, sodass man, denke ich, da auch mehr als bisher noch in die Offensive gehen muss und sagen muss, also wer irgendwie noch als Linker durch die Welt gehen will und halbwegs sich morgens noch in den Spiegel gucken will, der muss doch von so armseligen Denkmustern sich langsam mal befreien. Und um diese Aussage, dass Anti-Imperialismus doof macht, auch voll zu quotieren, habe ich dann noch dieses Bild hier. Ne? Das ist Christine Buchholz, die verteidigungspolitische Sprecherin der Linkspartei im Bundestag mit dem sagenhaften Plakat Solidarität mit dem Widerstand in Kobane, US-Bombardement stoppen. Ja, das ist halt auf so einem armseligen Niveau, ja, Anti-Imperialismus macht halt doof. Ja. Die junge Welt seit mindestens 20 Jahren wirbt mit diesem Spruch, sie lügen wie gedruckt, wir drucken wie sie lügen. Na toll. Was ist das anderes als Lügenpresse? Halt die Fresse. Das ist genau die gleiche Denke. Anti-Imperialismus macht doof. Und dieser ringslechte Dumpfbacken-Antikapitalismus hat ja gerade jetzt in der allerletzten Zeit einen Aufschwung. Also das war jetzt eine Demonstration kürzlich in Berlin, TTIP, CETA, Massentierhaltung, tralala, wir wollen kein weltweites Amerika, ist treu. Ja, also Massentierhaltung als eine amerikanische Sünde, muss man zerstören. Oder hier dann in Halle dieses Pegada, also gegen die Amerikanisierung. Das hat meines Erachtens ein viel größeres Potenzial als gegen die Islamisierung, weil unter der Überschrift gegen die Amerikanisierung können sich dann alle Deppen treffen, von rechts oder von links und überall her, ja, und auch von der Mitte. Ja. Und das ist ja auch schon so weit, die USA ist bankrott, das aufgeblähte Monster bröselt seit Jahren immer stärker auseinander, die verschuldetste, unproduktivste, intriganteste und gewalttätigste Land der Erde und so weiter. Intellektuelle Höhenflüge, Merkel, du USA-Nutte. Ja. Also die Leute halten sich für Kritiker. Die halten sich für Kritiker, die Leute. Und es sind auch Friedensfreunde. Ein bekannter, jahrzehntelang für den Frieden kämpfender Mensch, der also auch sich Saddam Hussein damals als lebendes Schutzschild zur Verfügung stellte, Konstantin Wecker, schreibt also vor wenigen Tagen auf seiner Facebook-Seite: Schon lange frage ich mich, weshalb es nicht jedem klar denkenden Menschen offensichtlich ist, dass jemand, der sich bereichert, weil er scheinbar aus Geld mehr Geld macht, schlicht zu den Strauchdieben unserer Gesellschaft zählt. Deshalb nämlich, weil dieser Galgenvogel bei derart wundersamer Geldvermehrung in Wirklichkeit nichts anderes tut, als sich aus unbezahlt bleibender Arbeit den Profit unter den Nagel zu reißen. Nennen wir sie daher ruhig beim Namen, diese Wegelagerer unserer Gesellschaft, es sind die Finanzspekulanten, die das Geld benutzen als Waffe, nämlich um anderen, den arbeitenden Menschen, das eigentlich wohlverdiente Geld zu klauen. Ja, aufgewacht, Leute, die Gierigen zerstören unsere Erde. Und das Problem ist, dass das massenkompatibel ist. Das ist massenkompatibel, diese Vorstellung. Und dann wäre ich eigentlich beim zweiten Teil, wo ich noch ein bisschen was sagen würde, zu dem, also andeutungsweise was sagen würde zu der Frage, wie man denn nun reflektiert und vernünftigerweise Kapitalismus kritisieren sollte, weil das es ein paar Argumente gegen den Kapitalismus gibt. Also darauf möchte ich schon bestehen. Ja? Das ist auch dringend notwendig. Also was ist dieser Kapitalismus? Und da sollte man sich dann auf ein bisschen intelligentere Leute als jetzt Christine Buchholz oder Konstantin Wecker verlassen. Also ich empfehle da den Aristoteles. Das ist die älteste belegte Stelle, wo ein ganz großer Traum der Menschheit niedergeschrieben wird. In seiner Politik ungefähr 500, also vor ungefähr 2500 Jahren. Wenn das Weberschiffchen von selbst webte, also das Teil im Webstuhl, das man hin und her bewegen muss, und der Zitterschläger von selbst spielte, so Metall schon mal die Zitter, dun, dun, dun, dun, dun, dun, von selbst spielte, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte mehr. Andere übersetzen die Stelle mit, dann bräuchten wir keine Sklaven mehr. Was ist das? Das ist der uralte Traum von der Automatisierung. Das ist der uralte Traum, dass wir durch Automatisierung ganz viel Arbeit erledigen können und uns dann um schönere Sachen im Leben kümmern könnten, weil die notwendigen Dinge automatisch ablaufen. Man kann davon ausgehen, dass Menschen schon viel, viel länger davon geträumt haben. Diese Stelle, 2500 Jahre alt, ist die früheste belegte Stelle. Und heute leben wir in der Zeit, wo sich das Weberschiffchen von alleine bewegt und der Zitterspieler allein spielt. Wir leben in der Zeit, ja? Aristoteles, und nicht nur er, würde auf den Straßen tanzen vor Freude, ja? 1924 hat man für die Produktion des ersten Fließbandautos VT noch pro Stück 813 Arbeitsstunden benötigt. Also vom Reißbrett bis zur Lackierung alles. 2008 ist auch schon wieder ein paar Jahre her, braucht die Produktion eines Ford Fiesta, und er ist ein klein wenig komplizierter als der Ford T von 24, 12 Arbeitsstunden noch. Man kann mit 20 Leuten, auch die Zahl ist schon wieder veraltet, 2010 konnte man mit 20 Leuten in einem Jahr 10.000 PCs herstellen, also in einem PC sind nochmal 3 Stunden Arbeitszeit. Gigantisch, genial, fantastisch. Wie kann es da sein, dass wir alle immer länger arbeiten sollen? Das ist doch der blanke Irrsinn. Überstunden ohne Ende. Rente mit 67. Rente mit 70, mit 75. Wer heute unter 30 ist, der weiß doch, dass, wenn die Entwicklung so weitergeht, er mit 80 noch keine Rente kriegen wird. Und das unter diesen herrlichen Voraussetzungen, das ist doch ein Riesenproblem, das ist aber ein systemisches, da ist keine Frau Merkel und keiner Ackermann dran schuld, das ist ein systemisches Problem. Aber ein riesiges systemisches Problem, das immer größer wird. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen und die anderen sind arbeitslos, das heißt, sprich, sie werden zum überflüssigen Menschenmüll letztendlich erklärt. Und der größte Skandal, den dieses System namens Kapitalismus produziert und jeden Tag mehr produziert, ist, dass aus endlich, ich sage immer Mensch sei Dank, aus Mensch sei Dank endlich überflüssig werdender Arbeit überflüssige Menschen produziert werden. Also überflüssig im Sinne der Logik dieses Systems. Und wenn man der Frage, wer daran schuld ist, wird man auf die Frage kommen, dass die Herrschenden im Kapitalismus was ganz Abstraktes sind, nämlich die Märkte. Und das ist schwer zu verstehen, das ist neu, weil alle vorkapitalistischen Herrschaftsformen waren personelle Herrschaftsformen. Und dieser Kapitalismus ist Marktwirtschaft. Und wir produzieren eben keine Güter, wie die Volkswirtschaftslehre glaubt, sondern wir produzieren Waren. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Und in dieser warenproduzierenden Gesellschaft sind wir alle gezwungen, unser ganzes Leben lang Waren zu verkaufen und zu kaufen. Und wir werden selbst auch zu Waren. Wir werden selbst zu Waren. Und ob wir unsere Waren verkaufen können oder halt auch nicht, entscheidet wer? Naja, der Markt natürlich. Der Markt entscheidet es. Und die unsichtbare Hand dieses Marktes regiert unser Leben. Also aus dieser Überlegung wird schon klar, Kapital, das ist ein Verhältnis von Menschen zueinander. Kapital, das ist nicht irgendwie da böse, das oben da böse und hier unten sind wir die Guten, sondern Kapital ist ein Verhältnis von Menschen zueinander. Es gibt übrigens auch ohne Spekulation keinen Kapitalismus. Und zwar, da muss man gar nicht über Finanzsphären reden, sondern da muss man über einfach die Logik der Warenproduktion durchdenken. Wir sind alle Warenkäufer und Verkäufer und wir müssen ständig auf Markt und Preis spekulieren. Was mache ich denn, wenn ich beim Aldi einkaufe? Dann mache ich. Na klar, ich spekuliere auf dafür, dass ich möglichst für mein Geld möglichst viel kriege. Ist doch logisch. Und so muss sich jeder im Prinzip in dieser Gesellschaft verhalten. Auch jeder Kredit ist Spekulation. Lateinisch Kreditum, das Geglaubte, wenn mir die Bank einen Kredit gibt, glaubt sie, dass ich ihr das zurückzahlen kann, und zwar mit Zins. Zinsen ist der Preis, der wahre Geld. Kapitalismus beruht nicht auf Betrug. Die Welt ist voller Betrug, klar. Aber der Witz ist, dass wenn man Kapitalismus und gedanklich unter eine Käseglocke setzt und ihn vor sich hin prozessieren lässt, dieser Kapitalismus funktioniert, nämlich auf der Logik der Warenproduktion. Was passiert, wenn meine Arbeit, wahre Arbeitskraft keinen Abnehmer mehr auf dem Markt findet? Halt, weil sie teurer ist und schlechter ist als ein Computer. Und das ist ja massenweise das Phänomen. Was passiert denn dann in der Logik dieses Systems? Naja, dann bin ich nicht mehr relevant, ich bin dann überflüssig. Ich bin überflüssig, weil ein Computer die Arbeit besser und billiger macht. Da habe ich keinen Wert mehr. Und dieser Wert ist es, der unser Leben regiert. Nicht im Alltag, die Alltagssprache macht oft mehr kaputt, als sie klärt, nicht im Sinne der Alltagssprache, dies und jenes ist mir irgendwie was wert, sondern im Sinne Wert als Grundlage des Äquivalententausches. Was gebe ich dir, was gibst du mir, was kriege ich dafür? Und dieser Wert macht nur da Sinn, wo Waren produziert werden. Und dieser Wert regiert unser Leben und er hat eine ganz handhabbare praktische Erscheinungsform, die kennt jeder. Das ist das Geld. Das Geld ist der Ausdruck des Wertes, der diese Gesellschaft beherrscht. Und deswegen, über Geld gibt es alle möglichen Spekulationen, ihre Vorstellungen. Ne? Geld ist kein neutrales Medium, mit dem man machen könne, was man will. Sondern Geld ist die Erscheinungsform dieses abstrakten Prinzips, das die Gesellschaft beherrscht, nämlich die Verwertung des Wertes. Und diese Logik dieses Kapitalismus heißt, grenzenloses Wachstum, Wert muss sich immer wieder verwerten, auf Teufel komm raus. Maximalprofit muss realisiert werden. Dass Kapital auf Profit aus sei, ist eine irrige Annahme. Maximalprofit ist entscheidend, weil nur derjenige Kapitaleigner, der in der Ellenbogenkonkurrenz den maximalen Profit realisiert, ist in der Lage, in der nächsten Runde der Konkurrenz zu investieren, in Rationalisierung, um zu überleben. Der Schnellste gewinnt, die Langsameren gehen unter. Und diese Logik durchzieht die ganze Gesellschaft. Nur ein Beispiel dafür noch am Fetisch Wachstum, wo auch nochmal ganz deutlich wird, was Kapital eigentlich ist. Wenn Wachstum nicht mehr funktioniert, dann jammern alle. Also Wirtschaftswachstum, dann jammern alle. Und zwar nicht, weil sie blöd wären, sondern alle, weil sie intelligent sind und weil sie ihre Lage durchaus richtig einschätzen. Also der Bundesverband der deutschen Industrie jammert wegen ungenügender Profite. Die IG Metall jammert wegen gefährdeter Arbeitsplätze. Und die Politik, ganz wurscht welche Partei, rechts, links, ganz wurscht, jammert wegen ausbleibender Steuern. Und alle haben Recht. Alle haben Recht. Das heißt, wächst Kapital nicht, dann herrscht gesellschaftliche Krise. Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Und es ist eine nicht personale Herrschaft. Und Kapital ist Krise. Und das nur andeutungsweise. Seit Mitte der 70er Jahre zwei explosive Entwicklungen, die nicht aufhören und die fast niemand zusammen denkt, die aber zusammen gedacht werden müssen, wenn man den aktuellen Kapitalismus verstehen will. Und das ist die Explosion der Mikroelektronik, die auch heute kein Ende, man kann wirklich sagen, schon morgen wird mit noch weniger Arbeit noch mehr stofflicher Reichtum produzierbar sein. Und die Explosion der Finanzmärkte. Und die hängen miteinander zusammen, weil unter den Bedingungen des Kapitalismus kann mit dieser Mikroelektronik müssen die Finanzmärkte explodieren. Ich kann das nur anreißen. Mit dieser Mikroelektronik implodiert die notwendige Arbeit in historisch einer vollkommen neuen Dimension. Da aber Kapital auf der Ausbeutung von Arbeit beruht, ist Kapitalverwertung immer weniger dadurch zu realisieren. Und deswegen muss Kapitalverwertung seit Beginn, seit den 80er Jahren und in steigendem Ausmaß immer mehr neue Felder von Verwertungen suchen. Und das ist der eigentliche Hintergrund der Privatisierungskampagnen, die aber irgendwann ans Ende kommen und dann der Explosion der Finanzmärkte. Weil als guter Ideologiekritiker weiß man natürlich, dass die Explosion der Finanzmärkte irgendwie nicht dem bösen Ackermann und den gierigen Bankstern geschuldet sind und den blöden Neoliberalen. Aber wem sie denn sonst geschuldet sind, wer oder was denn sonst dann schuldet, wäre ja schon ganz interessant. Wichtig ist, dass Kapital und Politik eben mit dem Geld nicht machen können, was sie wollen. Es drängt sich ja die Vorstellung auf, Mensch, wenn ich 20 Euro in der Tasche habe, kann ich auch machen damit, was ich will. Ich kann ein Buch kaufen oder ich kann eine Kasse Bier kaufen. Also warum können die da oben nicht machen? Die können, wenn die nur wollten und wenn die Richtigen da oben sind und die richtige Politik gemacht wird, dann funktioniert doch der Laden. Also kann es nur daran liegen, dass die da oben irgendwie ganz besonders bösartig sind. Was ist das Problem an diesem Plakat, außer dass es so ein bisschen 20er Jahre Arbeiterklassen nostalgisch daherkommt? Also Bildung und Kultur für alle ist ja absolut eine richtige Forderung, vollkommen richtig und notwendig, die Forderung zu stellen. Aber die Vorstellung, dass das Geld ja da sei und man das Geld nur dafür ausgeben muss und dann alles gut sei, die ist das Problem. Also dass man die ganzen Billiarden doch lieber statt in die Finanzmärkte zu stecken, irgendwie für Kindergärten und Standparks ausgeben, das ist ja ein naheliegender Gedanke. Aber das Problem ist, wenn man das machen würde, und das ist das Perverse an dieser Situation, in der wir leben, an diesem System, dann würde das die kapitalistische Krise noch weiter verschärfen. Es würde kurzfristig vielleicht den unmittelbar Betroffenen helfen, aber nur sehr kurzfristig, weil mit Stadtparks, Schulen und Kindergärten kann man nicht Wachstum und Maximalprofit realisieren. Das kann man nur noch realisieren mit Ausbau der Finanzsphäre. Und wir haben das schöne Wort seit 2008 gelernt von der Systemrelevanz. Was ist systemrelevant? Keiner kannte den Begriff vorher. Auf einmal haben wir gelernt, 2008, na, die Banken sind systemrelevant. Und das ist auch richtig. Damals brach Lehman Brothers zusammen. Und ums Haar ist die ganze Weltwirtschaft in Schwanken gekommen, weil eine Bank auf der anderen aufbaut. Und deswegen, da hat der Bush damals noch 400 Milliarden Dollar aus der Tasche gezogen, um die Banken zu retten. Alle haben, wo hat der Kerl das Geld her? Ja. Wo hat der Kerl das Geld her? Gibt es doch gar nicht. In welchen Tresoren hat die Bourgeoisie das Geld gebunkert, das er uns vorenthält? Na, es war natürlich gedruckt bzw. am Computer kreiert, weil Staaten können ja anders als wir Geld drucken. Ne? Ich meine, wir können das auch, dann kriegen wir vielleicht ein Problem. Aber die Staaten kriegen auch irgendwann ein Problem, wenn sie Geld drucken. Das kommt eben nur später. Also die Banken, oder genauer gesagt die Zentralbanken, als die Banken der Banken, die letztendlich die Banken finanzieren müssen, sind das eigentliche Systemrelevante. Und das ist halt der Unterschied zu Kindergarten, Schulen, Stadtpark oder auch zu Tim und Theresa, ne? Die vielleicht auch irgendwie ein gutes Leben haben wollen und ja, und ein bisschen BAföG und sonst gut und mal irgendwie einen Job haben und gutes Leben kommen wollen. Das Problem ist, Tim, Theresa und Kindergärten sind halt nicht systemrelevant. Aber die Banken sind systemrelevant, und wenn die vermeintlich Herrschenden das sagen, lügen sie auch nicht, sondern das ist die Wahrheit. Dieser Kapitalismus ist ein Kartenhaus, ich denke, das wissen wir alle. Also 2008 konnten mit gigantischem Aufwand, hat ja nicht nur der Bush gemacht, die EU, die Chinesen haben nachgezogen, mit gigantischem Aufwand die Banken halbwegs gerettet werden, aber um den Preis der Aufblähung der Staatsverschuldung. Und heute stehen immer mehr Staaten vor dem Bankrott. Vielleicht können kleine Staaten noch gerettet werden, es ist ja nach wie vor offen. Aber wer rettet die USA, China, Japan, Deutschland, also die wirklich Großen? Da ist er dann irgendwie aus, und vor der Situation stehen wir. Und um die Falle nochmal deutlich zu machen, in der dieses System sitzt, können wir nochmal folgendes Ratespiel machen. Was machen Sparprogramme? Naja, weiß man, Sparprogramme drosseln die Konjunktur. Logisch. Wachstumsschwierigkeiten, das geht nicht, also Konjunktur muss man wieder anleiern. Wie leiert man die Konjunktur wieder an? Klar, mit Konjunkturprogrammen. Also Staat muss wieder in die Wirtschaft pumpen, damit es wieder Wachstum kommt, sonst kommt ja Krise. Wozu führen Konjunkturprogramme? Naja, zur Staatsverschuldung, klar. Was macht Staatsverschuldung? Sie gefährdet das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Staates. Kriegen wir jeden Tag mit in den Nachrichten. Wissen. Wie wirkt man dieser Gefahr entgegen? Na, mit Sparprogrammen. Und was machen Sparprogramme? Das ist genau die Falle, in der das System sitzt. Und das hätte man genauso gut auch mit Konjunkturprogrammen anfangen können. Und es ist vollkommen wurscht, wer regiert. Auch eine Bundeskanzlerin, Sarah Wagenknecht, käme nie aus dieser Falle raus. Und man kann sich dieses Ratespiel durchaus auch ganz real als einen Dialog zwischen den Herren Schäuble und Varoufakis vorstellen. Das ist genau die systemische Falle. Das ist die systemische Falle. Also die Krise ist nicht da, weil sich irgendjemand falsch verhält, sondern weil sich alle richtig im Sinne von den Systemzwängen gehorchend verhalten. Es ist die Krise der Waren produzierenden Gesellschaft. Und da ich das nur anreißen konnte, meine zweite Literaturempfehlung, große Entwertung von Ernst Lohhoff und Norbert Renkle, warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind. Und das ist also nach meiner Kenntnis jedenfalls das mit Abstand beste Buch, das jetzt die aktuelle Frage, wie kommt es denn zur Aufblähung dieser Finanzmärkte, erklärt, aus der Logik der Warenproduktion selbst heraus, ohne irgendwie mit Spekulanten und gierigen Heuschrecken anfangen zu müssen. Und wenn ihr noch 2 Minuten hören wollt, dann habe ich noch eine ganz allgemeine und, glaube ich, ja, auch nicht ganz unwichtige Antwort auf die berühmte Frage, was tun? Was soll man denn jetzt eigentlich tun? Außer, dass man sich gegen die Sparprogramme natürlich wehren muss. Man soll sie nur nicht mit der Hoffnung verbinden, dass, wenn jetzt eine völlig andere Politik stattfinden würde, das System aus der Krise käme. Aber natürlich ist es interessant, ob das Arbeitslosengeld erhöht wird und ob Krankenhäuser funktionieren oder nicht. Aber das ist keine Lösung. Das wird keine Lösung sein, weil man reißt, siehe das Beispiel, was machen Sparprogramme, immer nur neue Löcher wieder damit auf. Man wird nicht aus der Krise rauskommen. Also was man grundsätzlich tun sollte, ist, ich denke, man soll die richtigen Fragen stellen. Und davon ist die antikapitalistische Bewegung oder Empörung weit, weit weg. Man soll die richtigen Fragen stellen. Und man muss die Grundlagen der Warenproduktion in Frage stellen. Und das ist auch die enorm praktische Bedeutung von Kritik und Theorie. Und man muss eine Frage stellen, die einem irgendwie selber und den Normalbürgern erst recht als vollkommen verrückt erscheinen muss. Aber das ist die Frage, die man stellen muss. Naja, wenn Bildung, Umwelt, Soziales, Gesundheit und so weiter nicht mehr finanzierbar sind, dann sind sie halt nicht mehr finanzierbar. Aber warum sollen sie denn nicht machbar sein? Das ist die Frage. Wir müssen uns aus dem Gefängnis der Finanzierbarkeit unseres Lebens lösen. Und zuerst mal gedanklich, um das ganz kurz zu erläutern, wie ich das meine. Was sehen wir hier? Ein Freibad. Sommer, schön, tolles Wetter. Die Leute freuen sich, gehen schwimmen. Das Freibad ist da, die Leute, die dieses Bad bedienen können, sind da und die Leute, die schwimmen. Wunderbar. Was sehen wir hier? Eine Gemeinde hat kein Geld mehr und schließt das Freibad, weil es nicht mehr zu finanzieren ist. Eine vollkommen irre Situation. Das Freibad ist da, also der stoffliche Reichtum ist da. Die Leute, die wissen, wie man dieses Bad bedient, am Funktionieren, sind auch da. Und die Leute, die schwimmen gehen wollen, sind auch da. Nur weil der stoffliche Reichtum durch den Flaschenhals der Finanzierung gehen muss, kann niemand mehr baden. Und deswegen machen die Leute hier es richtig. Die gehen einfach baden. Die eignen sich den stofflichen Reichtum an und scheren sich einen feuchten Kehricht um die Frage der Finanzierbarkeit ihres Lebens. Also der stoffliche Reichtum ist im Überfluss vorhanden. Und durch die mikroelektronische Produktivkraftrevolution können wir mit immer weniger Arbeit immer mehr stofflichen Reichtum produzieren. Und dieser enorme Fortschritt ist umzusetzen, ist sozial verträglich umzusetzen, also in massive Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel. Dazu muss dieser stoffliche Reichtum aus dem Gefängnis der Warenproduktion befreit werden. Sonst wird diese berühmte Karikatur aus der Weimarer Zeit durchaus Wirklichkeit, und in großen Teilen der Welt ist sie schon Wirklichkeit, dass Leute vor vollen Schaufenstern verhungern. Das ist die Zukunft, dass dieses System zu bieten hat. Und das ist eigentlich das Entscheidende beim Kapital. Wir haben gesagt, Kapital ist Arbeit, Kapital ist Krise, Kapital ist... Kapital ist vor allem ein Gedankengefängnis. Kapital ist ein Gedankengefängnis, aus dem wir erstmal in den Köpfen raus müssen. Und ein wirklicher Antikapitalismus, der muss die Denkbarrieren dieser warenproduzierenden Gesellschaft überwinden, und Wut verbleibt halt vollkommen in dem Gedankengefängnis drin. So, jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit. Okay.